Bitte schön. Hallo, guten Abend. Hallo. Mein Name ist Enes. Ich bin der für Sie zuständige Arzt in dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen ein anderes Gespräch durchführen. Bevor wir anfangen, muss ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, gerne, natürlich. Aber wie ist Ihr Name wieder nochmal? Mein Name ist Enes. Enes, Ja. was ist das für ein Name? Entschuldigung, nochmal bitte. Woher kommt der Name? Achso, ich komme aus der Türkei. Ah, okay. Das bedeutet Jungsfett. Okay, alles klar. Ja, wie heißen Sie? Mein Name ist Maria Pötzel. Maria Putzel. Pötzel. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Maria, ganz normal Maria, Martha, Okay. Anton, Bernhard, Ida, Anton. Nachname? Pötzel, Paula, Ölü, Theodor, Zeppelin, Emil Ludwig. Okay. Putzel. Frau Putzel, wie alt sind Sie? Ich bin 38 Jahre alt. 38 Jahre. Wann sind Sie ge genau geboren? 23. Februar 1987. Okay. Wie alt und wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin circa 72 Kilo. 72 Kilo. Und ich bin 1,68 m. 68. Okay. Frau Pützel, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, also ich habe seit 3 Tagen zunehmende starke Schmerzen im Unterbauch, so auf der linken Seite. Okay. Seit 3 Tagen haben Sie starke Schmerzen in der linken Seite und Unterbauch in der linken Seite. Ja. Okay. Können Sie diese Schmerzen beschreiben? Zum Beispiel sind sie eher dumpf, stechend, brennend oder drückend? Das ist sehr schwierig. Es ist halt da. Es wird manchmal wellenartig. Und manchmal sticht es auch so Richtung Leiste. Und mal mehr, mal weniger, ja. Wellenartig und stechend, haben Sie gesagt, oder? Okay. Wie sind diese Schmerzen aufgetreten? Oder wie haben diese Schmerzen begonnen? Plötzlich oder langsam? Sind ganz plötzlich aufgetreten. Also ich hatte erstmal gar nichts und dann sind sie plötzlich aufgetreten und immer stärker geworden. Immer stärker geworden, okay. Ja. Können Sie diese Schmerzen oder wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 bedeutet sehr leicht, 10 bedeutet unerträgliche Schmerzen. Also am Anfang waren sie wenig, aber jetzt sind sie mehr geworden. Ich würde sagen, jetzt ist es ungefähr bei so 6 oder 7. 6 oder 7. Ja. Okay. Sind die Schmerzen dauerhaft oder vorübergehend? Also es ist immer da, aber es wird mal mehr, mal weniger. Okay. Haben Sie gegen diese Schmerzen etwas eingenommen? Also am Anfang nicht, aber danach habe ich ein bisschen Paracetamol genommen. Es ist etwas besser geworden, aber ganz weg ist es nicht gegangen. Okay. Wie viel Milligramm haben Sie eingenommen? Ich weiß gar nicht, Paracetamol. Ich habe jetzt 2 Tabletten genommen, eine heute Morgen und eine jetzt vorhin. Okay. Guten Morgen. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, das strahlt so ein bisschen in die Leiste aus. In die Leiste. Okay. Ist Ihnen übel? Ganz leicht. Ganz leicht. Haben Sie Erbrochen in der letzten Erbrechen? Zeit? Ja. Nein, Erbrechen habe ich nicht. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, zum Beispiel Essen, Trinken, Bewegung und so weiter? Aus, also wenn ich mich bewege, wenn ich laufe, dann wird es, ja, das stimmt. Verschlechtert, oder? Ja, Verschlechtert. Okay. ja. Okay. Okay. Und haben Sie unter ähnliche Beschwerden schon einmal gelitten? Und Nein, unter nein, das ist nee. das erste Mal, ja. Erstmal. Okay. Und fühlen Sie sich fiebrig? Nein, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Fieber habe ich jetzt bisher nicht mehr. Okay, kein Thema. Haben Sie kalten Schweiß bemerkt oder Nein, leiden Sie unter nein. Nachtschweiß? Nee. Nein, nein. Okay. Nein. Haben Sie in letzter Zeit stark zugenommen oder abgenommen? Nein, nein, nein, ist ja alles gleich. Also Okay. bisher keine Probleme. Ist Ihnen schwindelig? Schwindel habe ich nicht, nein. Okay, und ich würde Sie fragen, treten beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang Schwierigkeiten auf? Also ich habe das Gefühl, wenn ich Wasser lasse oder zum Stuhlgang gehe, dass die Schmerzen schlimmer werden. Schmerzhafte. Ja, wird also beim Wasserlassen oder insbesondere beim Stuhlgang, wenn ich etwas pressen muss, dann habe ich das Gefühl, dass es noch schlimmer wird, ja. Okay. Und haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Nein, Nee. nein. Und wie sieht Ihre Urin aus? Also wie immer, das war unauffällig, da habe ich jetzt nichts besonders gemerkt, nein. Und wie sieht Ihre Stuhl aus? Das ist auch normal, ist mir jetzt Ist nichts normal. Besonderes aufgefallen. Nicht besonders. Okay. Mussten Sie häufiger Wasserlassen als gewöhnlich? Nein, nein. Stuhlgang? Auch normal. Wie? Okay. Okay. Okay. Fällt Ihnen in diesem Zusammenhang noch etwas ein, das mir das wichtig sein könnte? Also ich will einfach nur, dass Sie herausfinden, was das ist, weil das wird immer schlimmer und es wird sehr unangenehm. Okay, und haben Sie Blut in Ihrem Stuhl bemerkt? Nein. Nein, das nochmal. Okay. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja, also da bin ich regelmäßig beim Hausarzt, der kontrolliert immer die Impfungen. Bisher war alles in Ordnung. Super. Okay. Treiben Sie Sport? Oh, eigentlich nicht so. Nein. So. Bin sehr unsportlich. Und wie ist Ihr Appetit? Eigentlich ganz gut. Ganz gut. Okay. Da haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Nein, bisher war alles in Ordnung. Okay, gut. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Also ich habe Allergie gegen Pollen, verschiedenste Blüten und ich habe eine Laktoseunverträglichkeit, ja. Und Wie äußert sich die Allergiereaktion? Womit äußert sich die Allergiereaktion? Im Frühjahr läuft halt meine Nase, die Augen brennen, ich muss öfter niesen. Und wenn ich dann die Cetirizin nehme, dann geht es eigentlich ganz gut. Ah, super. Bei Bedarf nehmen Sie Cetirizin. Ja, Bitte. genau. Ja. Frau Putzel, okay, rauchen Nein. Sie? Trinken Sie Alkohol? Ab und zu mal, ja. Aber nicht so. Wie viel trinken Sie Alkohol? Auch vielleicht einmal im Monat so ein Gläschen Wein. Einmal im Monat. Okay, sehr gut. Darf ich Sie fragen, ob Sie Kontakt mit Drogen haben? Drohnen? Nein, damit haben wir nichts zu tun. Das ist eine gute Frage, sehr gut. Okay, leiden, ich würde Sie nun nach Ihrer Vorgeschichte fragen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? Ich habe einen hohen Blutdruck seit ein, zwei Jahren. Und ich nehme Medikamente, aber damit ist es gar nicht ganz gut eingestellt. Seit 2 Jahren leiden Sie Ja. unter Bluthochdruck und dagegen nehmen Sie Medikamente? Ja, ja. Welche Medikamente nehmen Sie? Candesatan 4 Milligramm. Candesatan. Candesatan 4 Milligramm. 4 Milligramm einmal Ja, täglich. einmal. Und gibt es noch andere Erkrankungen von Nein, also Ihnen? ansonsten glücklicherweise bisher noch nichts. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Nein. Nein. Okay, leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben noch, denen geht's gut. Super. Und Mein Vater hat noch so ein Prostata. Leiden, musste auch mal operiert worden, aber was es genau ist, weiß ich jetzt nicht. aha, okay. Prostata operiert worden. Okay. Ist Ihre Mutter gesund? Ja. Also, trotz ihres hohen Alters, sie hat keine Medikamente, keine Tabletten. Super. Alles gut. Gab es Fälle von Krebs in der Familie? Nein. Nein. Ja, glücklicherweise nicht. Okay, ja, das freut mich. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja, habe ich doch gesagt, den kann der Satan. Candesatan, und gibt es noch andere Medikamente? Nein, nein. Okay. Okay. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Friseurin. Friseurin. Arbeiten Sie im Moment? Ja. Haben Sie Probleme auf Ihrer Arbeit, die Sie belasten? Nein, nein, bisher ist alles gut. Super. Arbeit macht mir Spaß, das ist alles in Ordnung. Sind Sie verheiratet? Ja, und ich habe zwei kleine Kinder. Sind Ihre Kinder gesund? Ja. Leben Sie mit Ihrem Mann, oder? Zusammen. Ja, wir wohnen mit meinem Mann, mit den Kindern zusammen, ja. Okay, Frau. So. Ich glaube, ja, Wollen Sie ich irgendwelche habe, Untersuchungen machen, Herr Doktor, oder wollen Sie ja, na, nur noch natürlich. fragen? Nee, bis dahin ist okay. Ich habe alle wichtigen Informationen gesammelt. Haben Sie noch Fragen oder gibt es etwas, Ich das mehr sagen möchte möchten? das mir helfen, Herr Doktor, und zwar schnell. Also ich Ja. Was ist das? Wollen Sie mich noch untersuchen oder Ja, was? natürlich. Nun würde ich Sie über weitere Schritte informieren. Also so jetzt wegen Ihren Beschwerden sollten Sie bei uns bleiben und in dieser Zeit möchte ich Sie körperlich untersuchen und dann Ihnen Blut abnehmen und ich möchte Röntgenaufnahme des Bauchs veranlassen und danach je nach Befund möchte ich Ultraschall durchführen und am Ende besprechen wir wieder über Ihre Beschwerden und dann kann ich Ihnen sagen, worunter Sie leiden. Ja, das hört sich schon mal ganz gut an, ja. Sie machen auch einen Ultraschall, nehme ich mal an, ne? Ja. Okay. Danke Ihnen. Gut, vielen Dank. Dann machen Sie mal los, bevor das Ganze schlimmer wird. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, Frau Pötzel, ist Ihre Monatsblutung regelmäßig? Ja, also bisher hatte ich keine Probleme mehr. Die sollte eigentlich so ungefähr in 2 Wochen kommen. Verhüten Sie? Nein. Könnte es sein, dass Sie zurzeit schwanger sind? An sich normalerweise nicht. Okay, vielen Dank. Keine Fragen. Ja, ich habe eine Frage. Guten Abend. Oder? Haben Sie eine Schwellung oder Farbeveränderung in der Haut und in Leisten bemerkt? Oh nein, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass mein Bauch insgesamt ein bisschen gebläht ist, aber ansonsten, so eine Auffälligkeit ist mir da nicht, habe ich nicht bemerkt. Ja, danke schön. Ich denke, für Differentialdiagnose Appendizitis ist eine Frage, sind die Schmerzen vom Ausgangsort an einen anderen Ort gewandert? Nein, es war immer die gleiche Region. Okay. Frau Putzel, waren Sie schon einmal im Krankenhaus geblieben? Nein, Stationär geblieben? ich will auch jetzt diesmal nicht im Krankenhaus bleiben. Muss ich operiert werden, Herr Doktor? Nein, nur habe ich mich gefragt, dass früher haben Sie schon vielleicht bei Ihnen etwas durchgeführt. Nein, glücklicherweise noch nicht, nein. Ja, danke schön. Frau Pötzel, Ja, bitte. ja. haben Sie Ausfluss bemerkt, vaginale Ja. Ausfluss? Nein, bisher nicht. Ist alles in Ordnung. Wurden Sie mal operiert? Nein. Noch eine Frage. Wann war Ihre letzte gynäkologische Vorsorge? Oh, das war vor, ich glaube, 4 Jahren. Vor 4 Jahren. War alles in Ordnung? Erinnern Ja, Sie sich daran? da meinte ich, ist alles super. Alles klar, danke schön. Noch andere Fragen, Kollegen? Arsatzgeschichte können wir anfangen, Enes? Ja, gerne. Ja. Bitte schön. Guten Tag, Herr Ober. Guten Tag, lieber Enes. Hallo. Mein Name ist Enes und wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne eine neue Patientin vorstellen. Gerne, Enes. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass du Enes heißt. Du brauchst dich nicht nochmal vorzustellen. Okay. Ich weiß, du bist neu und immer sehr freundlich, aber erzähl mal, was hast du für einen Patient oder Patientin? Okay. Es geht um Maria Putzel, die 38 Jahre alt, 72 Kilo schwer und 1,68 Meter groß sei. Die Patientin hat sich bei uns wegen seit 3 Tagen plötzlich aufgetretene, wellenförmige, stechende Schmerzen Die linke Seite Hypogastrium vorgestellt. Wo sind die Schmerzen nochmal genau? Hypogastrium in die Hypogastrium? Unterbauch, oder? Okay. Hypogastrium im Be Ja, Begriff im Unterbauch. Okay. Hypogastrium Wo? Unterbauch. Rechts, links? Links, haben Sie gesagt. Linksseite. Okay. Vorgestellt. Die Schmerzen seien im Laufe der Zeit stärker geworden. Und der Patientin zufolge liegt die Schmerzintensität auf einer Schmerzskala bei 6 und 7. Und dagegen habe die Patientin heute Morgen zweimal Paracetamol eingenommen und die Schmerzen ein bisschen verbessert habe. Die Schmerzen und die Patientin fügte hinzu, dass die Schmerzen in die Leisten ausstrahlen würden oder ja ausstrahlen und sie leide unter Übel, aber habe sie keine Erbrechen. Brechen. Erbrechen. Ja, und die Frage nach Fieber, Nachtschweiß, gewisse Veränderung wurden verneint. Und bei der Bewegung haben die Schmerzen sich verschlechtert. Der Patient sagte, dass beim Wasserlassen und beim Stuhlgang sie beim Wasserlassen und beim Stuhlgang die Patientin sagte, dass beim Wasserlassen und Stuhlgang treten Schmerzen auf. Aber Was bedeutet Lateinisch? ohne Schmerzlos. Lateinisch. Algüri Ja, oder Dizüri? Dizüri. Achso, Dizüri, ya. Dizüri. Algüri, Şimerzin Algüri, Brennen'de Ja, es gab keine Brennen. Es gibt keine Brennen. Dizüri. Algüri. Na, Brennen habe ich, Dizüri. die Schmerzen am Unterbauch werden mehr beim Wasserlassen. Beim Wasserlassen, schmerzhafte beim Wasserlassen. Das Ja. heißt, Das Wasserlassen selber nicht schmerzhaft, sondern wenn beim Wasserlassen werden die Schmerzen im Unterbauch wird mehr, nicht das in der Harnröhre. keine Nein. Ürünprobleme, Nein. Stuhlprobleme, Nein, habe ich auch gesagt. während der Stuhlgang eine Während des Schmerzen auf Stuhlgangs, Schmerzen am linken Unterbauch. Unterbauch. Okay. Die Patientin ist vollständig geimpft und treibe nicht kein Sport und sie sei allergisch gegen Pollen. Die allergische Reaktion äußere sich mit laufenden Nasen und Augenbrennen. Und bei Bedarf nehme sie Cetirizin ein. Und außerdem sei sie unverträglich gegenüber Laktose. Okay, gut, sehr gut. Und an der an Vorerkrankungen leiden sie seit 2 Jahren arterielle Hypertonie und dagegen nehmen sie Candesartan 4 Milligramm einmal täglich. Und noch etwas. Ja, in der Familienanamnese fanden sich an eine unbestimmte oder unklare Prostaterkrankung bei dem Vater oder ja, und dann der Vater, bei dem Vater wurde eine Pankreasoperation durchgeführt worden. Ja, okay. Und die Mutter ist gesund, sei gesund. Sie arbeitet als Friseurin, schwierig, Friseurin und sei verheiratet und habe zwei Kinder und lebe mit ihrem Mann zusammen. Okay. Und was ist Und die Ihre anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Harndrangentzündung oder in oder ich habe keine Verdachtsdiagnose. Oh, aber die Patientin hat doch was. Oder Ileus Ja. vielleicht. Sie müssen, Herr Doktor, Sie müssen eine Arbeitsdiagnose nennen und dann Ihre Differentialdiagnosen aufzählen. Ja, Was ist Ihre okay. Arbeitsdiagnose oder Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose ist Es dauert aber lang. Einmal gesagt, bitte, Enes, Divertikulitis, Oder Divertikulitis, Nierenstein, linke seitliche Appendizitis, Schmerzen, ja, passt. Ich gehe, ja, okay, ja, ich gehe von Divertikulitis auf als Verdachtsdiagnose aus. Ja, alternativ kommen zum Beispiel Ileus oder Harndrangsentzündung Was für eine und Entzündung? Harn? Harndrang. Harndrangsentzündung gibt es nicht. Ja, die. Kann man sagen? Harnleiter. Okay, Harnleiter. Harnleiterentzündung gibt es auch nicht. Es gibt Harnleiterstein. Harnleiterstein. Ja. Ja. Oder ein Ja. Harnwegs. Infekt. Und Entzündung der Harnwege. Entzündung der Harnwege, Ja, genau. die Entzündung der Harnwege. Oder Guck mal, da kommen einige Tipps. also, aha, okay. Vielleicht Renalkolik. Hast du eine Kolik? Renalkolik. Ich habe das nicht verstanden. Akustisch? Re? Renalkolik. Und das Eine heißt Renalkolik, man sagt Nierenkolik. Nierenkolik, Nierenkolik. ja. In Frage. Nierenkolik. Okay, was kommt noch in Frage? Die Kollegen haben schon geholfen. Ja, eine Kollegin hat geschrieben, eine Differentialdiagnose Extrauterine für Gravidität ist das möglich, kann sein, oder? die. Eine Möglichkeit, genau, eine extrauterine Gravidität. Ein Stück System. Eine Adnexitis. Adnexitis. Herr Oh, Kollege, ja. eine Adnexitis Adnexitis Eierstockzyste, oder? entzündet. Ja, genau. Ja, das stimmt. Woran muss man noch denken? Ich hatte heute Morgen einen Patienten, der hat wahrscheinlich einen Leistenbruch. Eine inkarzerierte Leistenhernie kann auch. Leistenbruch. Also Ja. eine Ja. inkarzerierte Leistenhernie links. Ja. Gibt es keine Verwölbung, aber ich habe schon gefragt. Ja, aber muss nicht. Ja. Das ist eine Differentialdiagnose. Ja. Inkarzierte, das Ja. heißt keine Fieber. Kein Fieber und das ist keine große Schwellung. Meistens hat Ja. man ganz wenig oder gar keine Schwellung. Auf Deutsch, ich glaube, ein geklemmter Ja, Leistenbruch. eingeklemmter Leistenbruch, richtig. Und Okay. ja, zu weiteren, ja. Haben wir Harnleiterstein, haben wir gesagt, ja? Okay. Und zur weiteren Abklärung würde ich gerne körperliche Untersuchung und Blutabnahme, ja, EKG und Blutwerte, zum Beispiel Classic Blutbild, Blutzucker, CRP und Nierenwerte durchführen. Und auch ich möchte gerne Ultraschall- und Röntgenaufnahme veranlassen und durchführen. Und ja. Ja gut. Also der Patient oder die Patientin hat wahrscheinlich, das war heute Morgen eine bei mir in der Praxis, eine inkarzerierte Leistenhernie wahrscheinlich. Inkassiert. Aber eine eingeklemmte Leistenhernie. Aber natürlich, die Differentialdiagnose von Divertikulitis ist sehr naheliegend, kann sein. Harnleiterstein kann sowas machen. Und natürlich die chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Auch daran muss man denken. Eine Tumorerkrankung, ein Sigmakarzinom, kann man sowas machen. Eine Gastroenteritis, eine ganz stinknormale Magen-Darm-Entzündung, Durchfall, wobei dieser Patient hatte jetzt keinen Durchfall. Aber auch an sowas muss man denken. Blähungen, viel Luft, kann solche Schmerzen machen. Und was haben wir vergessen? Eine Lumbalgie kann vielleicht auch mal solche Schmerzen auslösen. Ist er? Und dann eine Harnblasenentzündung, natürlich eine Zystitis kann sowas machen. Eine extrauterine Schwangerschaft, eine Eileiterentzündung, eine Endometriose. Ach, sowas muss man mal denken bei Frauen. Du siehst, junger Mann, es gibt viele Differentialdiagnosen. Okay. Was sind Sie für Facharzt? Was Sind ich Sie schon Facharzt? Ach so, nee, in der Türkei habe ich nur ungefähr 20 Monate gearbeitet, als Okay. Notarzt und als Standarzt. Ich Sehr bin, gut. ich hab noch keine Fachrichtung. Dann kommt es noch nicht schon nach. Sehr gut. Wunderbar. Dankeschön, Das danke. war alles sehr gut. Haben die Kollegen oder Kolleginnen noch Fragen? Noch nicht. Dann möchte ich mich für heute Abend entschuldigen. Ich bin ein bisschen müde. Es war ein sehr langer Tag. Und ich hoffe, dass es trotzdem effektiv war. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Evet, çok teşekkür ediyorum. Hocam, ben de sonlandırmak için bir tarafa